wenn unseren Herrn Jesu auf Kreuzes gestorben war, geschieht ein Wunder. Der Vorhang von der Tempel, der das Heiligtum abschließt, dieses Vorhang wird zerrissen, von oben nach unten. Gott hat's selbst getan. Was meinte das? Es meinte, dass jetzt der Weg zu Gott geöffnet ist. Wir könnten eintreten, wenn wir wollen, und in die Intimität unseres Schöpfers stehen. Vielleicht gibt es einen, der diesen Weg noch nicht kennt. Dieser Weg ist Gottes Sohn, der eine Menschengestalt angenommen hatte. Jesus Christus. Das wollte ich euch jetzt sagen.